wir im Leben, ab und zu etwas daneben, denk nicht viel darüber nach, sondern lache, bissel lache, bissel lache, bissel lache, bissel doch wird's nicht besser, wird der Kummer immer größer und kann's gar nicht anders sein. Na so, weine, bissel weine, bissel weine, bissel weine, bissel und dann auf einmal wird's gehen. Nach jedem Regen wird's schön. Geht dir im Leben ab und zu etwas daneben, denk nicht viel darüber nach, sondern lach ein bisschen weine, ein bisschen lach, ein bisschen weine, ein bisschen lach, ein bisschen weine, ein bisschen lach, ein bisschen weine, ein bisschen lach.